Tätigkeiten nicht schießen, machen Listen schneller, schneller, küssen Glitten schneller, schneller, Burnamoten super gut, Bundeswehr zurück nach Haus, machen Listen 1, 2, 3, küssen Glitten natürlich wieder Schwein, dein Ficken, Stempelschmeißer, dein Ficken, Fräulein Gleiser, dein Ficken, Soldaten mit der Nadel, dein Ficken, V-Nix Feuer!